Ja, herzlich willkommen zur Folge 5763 ungefähr des Wechsels von dem Podcast. Die genaue Zahl kennt nur einer in der Runde, nämlich Lukas. Und in diesem Sinne erstmal hallo Lukas. Hallo. Und heute endlich wieder dabei. Lange haben wir warten müssen, aber er ist wieder an Bord. Adrian ist auch da. Hallo Adrian. Ja, hi. Schönen Gruß vom Trump Tower. Ja. Ja, wir machen heute keinen politischen Podcast, insofern alles gut. Ihr könnt euch zurücklehnen zu Hause. Heute bei uns gibt es keine Krise, bei uns gibt es nur gute Vibes und ein gutes Gefühl. Der Wir sind Weltuntergang zu kommt schon dritt von wieder alleine. da. Genau. Wir sind wieder da und hoffentlich jetzt auch wieder regelmäßig und ohne Serverprobleme. Nochmal sorry für letztes Mal, dass es jetzt so lange gedauert hat, aber dafür habt ihr dann die Doppelfolge bekommen, die ihr hoffentlich alle schon gehört habt. Insofern, ja, jetzt wieder regelmäßig. Und wir haben uns heute zwei kleine, feine Themen mitgebracht. Wir wollen am Anfang sehr, sehr spannendes Thema über KI, künstliche Intelligenz sprechen. Jetzt denkt euch wahrscheinlich, ja, okay, schon wieder Thema überall momentan. Aber es wird, glaube ich, wirklich spannend, weil in dem Kontext, glaube ich, habt ihr vielleicht noch nicht so viel darüber gehört. Dazu gleich mehr. Und später dann wollen wir uns noch um das Thema Bewegung kümmern, Bewegung im Alltag. Wie halten wir es da so? Was haben wir vielleicht für Tipps? Oder vielleicht bewegen wir uns auch gar nicht, wenn wir nicht auf der Trainingsstrecke sind. Dazu dann auch später mehr. Aber jetzt erstmal das erste Thema, oder beziehungsweise bevor wir mit dem ersten Thema sprechen, das Evergreen-Thema, wie geht es uns eigentlich so? Und da frage ich doch direkt mal den Lukas, der sitzt gerade ganz gemütlich in seinem Lehnsessel und denkt sich, was will der Mensch von mir? Wie geht's dir? Ich habe ja gesagt, wir können uns damit zurücklehnen, deswegen lehne ich mich jetzt zurück und hören wir das hier schön an. Mein Gott. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Bei uns ist heute der erste Schnee gefallen und ich hatte heute meinen Termin zum Reifenwechseln. Also ist das leider ins Wasser gefallen, weil ich hier nicht wegkam, weil der Schnee immer noch da ist, beziehungsweise jetzt so also eine gefrorene Schicht drüber ist. Ja, ist ein bisschen, ja. Ich hatte Glück, dass meine Frau am Wochenende die Reifen gewechselt hat, sonst hätten wir beide ein Problem gehabt. Ah, okay, das heißt, das macht ihr selber. Nee, also normalerweise ja. Meine Frau hat aber einen Termin gehabt wegen noch was anderem am Auto und dann hat sich Naja. das so ergeben. Aber ja, also meine wollte ich jetzt eigentlich selber wechseln, aber durch meine Schulter hatte ich jetzt eigentlich ein wenig Bock drauf, aber das muss ich dann wohl jetzt machen, weil ich eben irgendwie nicht hier wirklich herkomme. Ja, okay. Ja, ich mache das definitiv nicht selber. Ich habe es aber Gott sei Dank auch schon hinter mir. Also insofern kann der Winter kommen und leider, leider kommt er auch. Also bei uns schneit es seit 2 Tagen hier in München. Der Schnee ist zwar noch nicht so wirklich liegen geblieben, aber ich habe heute auch schon eine Schneematsch-Radfahrt von der Arbeit nach Hause gehabt. Insofern endlich ist er da, der Winter. So, Adrian, apropos, wie geht's dir denn? Mir geht's gut, tatsächlich. Ich glaube, haben wir schon vor der Folge kurz drüber gesprochen. Ich glaube, die letzten 2 Folgen war ich nicht da. Und zumindest fühlt es sich so an. Also war ich schon echt lange nicht da. Ist schon einiges passiert in dieser Zeit. Du hast schon vorher schon ja in der Anmoderation gesagt, dass interessante Thema KI, ja, beschäftigt mich tatsächlich sehr in der letzten Zeit irgendwie, aber dazu kommen wir ja gleich. Ansonsten muss ich sagen, so auf der Trainingsebene hat sich bei mir auch einiges getan. Also ich war tatsächlich sehr, sehr engagiert wieder beim Laufen, und das halt bei mir so beim Laufen ist, trotz all Bemühungen mit Aufwärmen, Krafttraining und so weiter, hatte ich tatsächlich mal wieder kleine Knieprobleme bekommen, so dass ich dann halt für ein paar Wochen mein Training umstellen wollte und mir mit Krafttraining angefangen habe, und irgendwie hat mich da wiederum das Feuer so gefangen, dass ich ja das Ganze so 50-50 mache. Jetzt etwas weniger laufen, dafür halt mehr Krafttraining im Grad, im Speziellen. Maximalkrafttraining ist für mich momentan ein großes Thema. Genau. Von daher, ja, es läuft. Und aufs Laufen bezogen noch vielleicht ganz kurz. Ich habe tatsächlich beschlossen, wirklich auf ganz kurze Strecken zu gehen, aber dazu vielleicht nochmal später mehr. Und zwar will ich mich tatsächlich so auf Distanzen jenseits, also unter 1000 Meter tatsächlich, also rein für mich versuchen. Ich will tatsächlich mal schauen, was so in den nächsten Monaten so bei mir auf einer 400-Meter-Strecke drin ist. Hast du das Ich in habe. der Referenzzahl oder hast du da schon mal eine Bestzeit, die du heranziehen Die kannst? ist wirklich uralt, die liegt irgendwie, keine Ahnung, aber das ist tatsächlich so rein aus dem Lauf- oder Triathlon-Training, ne, wo man halt eben 400er auf der Bahn läuft. Ich glaube, in guten Zeiten war das irgendwas so um die 1,18, irgend sowas in dem Dreh. Natürlich ist keine super Zeit, aber tatsächlich war das das reine Trainingszeit. Ne? Also das, ich habe da jetzt nicht irgendwie auf 400 trainiert oder so, aber das liegt auch tatsächlich schon sehr lange her. Und in den letzten Jahren habe ich eigentlich die 400er gar nicht mehr gemacht. Genau, aber irgendwie kam mir die Idee, das wäre doch mal was, ne? In meinem etwas fortgeschrittenen Alter, sich tatsächlich anstatt den Langstrecken zu widmen, genau den umgekehrten Weg zu gehen und sich den ganz kurzen Strecken zu widmen. Genau. Ja, das war Und wirklich deshalb. interessant. Ja, und deshalb ist auch das Krafttraining auch sehr nützlich, ne, und auch nötig dafür. Genau. Ja, aber dazu kommen wir später noch ein bisschen mehr drauf. Ja, sehr gut. Wahrscheinlich lässt du dir den Trainingsplan von einer KI erstellen, aber wie gesagt, dazu gleich mehr. Davor noch ein kurzer Bericht, wie es mir geht. Ich habe es schon Ja. gesagt, stimmungsmäßig geht so, weil der Winter kommt, aber damit muss man halt klarkommen. Andererseits muss ich sagen, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Also besser als Regen ist der Schnee dann schon allemal, weil es ja doch ganz nett ist, wenn man morgens dann draußen ist und dann so die Flöckchen runterkommen. Und wenn der Wind jetzt nicht stark ist, ist schon eine schöne Stimmung. Also bis Weihnachten kann ich das, glaube ich, ertragen. Danach wäre es dann gut, wenn es langsam wieder besser wird. Läuferisch habe ich jetzt so ein bisschen das nächste Jahr geplant. Steht also jetzt fest, dass ich mein Jahreshighlight nächstes Jahr im Juni haben werde. Ich habe mich zum Zugspitz Ultra Trail auf die 106 Kilometer Distanz angemeldet. Gott sei Dank schon am Mittwoch, als es losging, weil der inzwischen nämlich komplett voll ist. Innerhalb von 2 bis 3 Tagen ist der komplett ausgebucht gewesen. Es gibt in diesem Jahr ja erstmals auch einen 100-Meilen-Lauf, eine 100-Meilen-Strecke beim Zugspitz Ultra Trail. Da gibt es praktisch nochmal eine Schlaufe mehr. Also man hat den normalen Kurs, den 106er-Kurs, aber muss dann bei irgendeiner Stelle geht man nochmal eine Schleife mehr und kommt dann wieder zurück auf den Ja, wahrscheinlich Kurs. über die Altspitze, Das oder? war mir aber dann doch nochmal, weiß ich jetzt gar nicht genau. Also ich kenne den Kurs jetzt nicht ganz genau, wie der 100-Meilen-Kurs ist. Jedenfalls eben erweitert sozusagen und ansonsten aber auch auf dem normalen 106er-Track. Das war mir aber jetzt noch ein bisschen zu heftig. Also insofern bin ich dann auf die traditionelle 106 mit 5000, glaube ich, Höhenmetern gegangen. Und da bin ich gespannt, wie bei den Vorbereitungen laufen wird. Also dann vielleicht auch an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Ich bin auf jeden Fall mal Ich gespannt. werde mir den Ich bin auf jeden Trainingsplan, Fall mal gespannt, wie ja. du da was davon berichtest, weil wir alle dann an dem schon mal teilgenommen haben und kann man vielleicht ganz gut, ja, wenn du davon erzählst, kann man gut mitfühlen, wie es dann halt für dich war, weil man die Strecke ja so ein bisschen kennt, zumindest teilweise. Den härtesten Part kennen wir dann alle. Ja, genau. Also es gibt ja schon eine Folge dazu. Ich habe die, glaube ich, auch irgendwann mal gehört. Ich habe mich letzter Zeit auch relativ viel mit dem Zott beschäftigt und hatte ja vor 2 Jahren schon mal vor, den zu laufen, aber irgendwie ist es dann nichts geworden, weil da was dazwischen gekommen ist und so. Aber jetzt macht man es dann endlich hoffentlich gesund und fit und wie gesagt, später dann auch mal mehr. Aber nicht heute. Und wie gesagt, was ich nicht machen werde, das kann ich, glaube ich, schon mal sagen, außer Adrian überzeugt mich gleich, dass ich den Trainingsplan mir von einer KI erstellen lasse, aber das geht inzwischen. Wir alle haben uns mit dem Thema sicherlich schon mal beschäftigt. Ihr habt es alle auch schon gehört. Es gibt KI momentan in allen möglichen Feldern, auch natürlich in der Trainingswissenschaft und im Trainingsalltag. Es gibt ChatGPT, das glaube ich, kennen wir alle auch schon. Es gibt diverse Programme, wo man sich Texte zusammenfassen lassen kann und so weiter und so weiter. Aber nachdem Adrian die letzten 6 Wochen nichts anderes gemacht hat, als sich mit künstlicher Intelligenz zu befassen, glaube ich, wird er uns jetzt einfach mal berichten, wie Best, er auf das Thema kommt. mein new best friend. Bevor ich aber dazu komme, tatsächlich noch mal eine kurze Anmerkung. Ludwig, du gehst jetzt auf eine 106 Kilometer Strecke. Ich gehe auf eine 400 Meter Strecke. Da haben wir wirklich sehr viel Platz dazwischen, um einiges ne, zu berichten. Die Vielfältigkeit des Laufens in einem Jawohl. Podcast. Wie kann Jawohl. es besser Lukas, sein? welche Strecke läufst du dann? Ich laufe die zu meinem Bett und bleib dann erstmal da, weil ich mit meiner Fulda demnächst einen Bundesmesser kleinen Angriff habe und dann erstmal ja gar nichts mache. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwann mal wieder auf die Beine komme. Aber mal kleinen Schlenker also kurzen Ausbrecher aus der Folge. Mein Schwager hat jetzt mal wieder angefangen zu laufen, hat er gesagt. Und am dritten Mal hat er jetzt Probleme mit der Achillessehne. Und davor graut es mir dann halt auch ein bisschen, wenn ich mal wieder anfangen sollte zu laufen, dass man dann halt schnell in eine ganz, ganz, ganz schnell in eine Verletzung reinkommt. Naja, aber den kann man gut vorbeugen, ne? Indem man sich zum Beispiel vorher aufwärmt, langsam anfängt, ne? Vielleicht auch regelmäßig sich auch dehnt, Krafttraining macht. Das passt schon alles. Ich meine, wenn du natürlich die Schuhe anziehst und dann jetzt irgendwie den ersten Kilometer unter 4 Minuten läufst, dann. Dann Naja. Mehr dazu in Folge 1, How to be a Runner. genau. So, jetzt Adrian, aber was ist los mit KI? Ja, was ist los mit KI? Aber ich würde sagen, auch da kurz ein Schlenker zu Anfang. Ich weiß nicht, ob ihr euch beide daran erinnert, dass ich euch mal einen Link von Notebook LM geschickt habe und tatsächlich von der, also das hat mich damals richtig geflasht, als das rauskam, dass man tatsächlich ganze verschiedene, sage ich mal, Links, verschiedene Textdateien in einen Podcast umwandeln kann, ne? Das von sprechenden ja, KIs, ne, so richtig in Unterhaltungsform dargestellt wird und sich alles wirklich sehr, sehr, sehr angenehm irgendwie anhört. Hier und da vielleicht auch so, ne, man merkt schon, okay, das ist nicht so ganz menschlich, aber alles in allem muss ich sagen, das hat mich schon ziemlich, ziemlich begeistert und halt dazu geführt, dass ich mich halt ein bisschen mehr mit dem Thema gewidmet habe. Was ich dann herausgefunden habe, dass wir zum Beispiel, und das ist richtig krass, aber darauf haben wir jetzt noch hier in Deutschland keinen Zugang, zumindest so viel ich weiß, ist zum Beispiel, dass wir unseren Podcast in jeder andere Sprache, ne, zur Verfügung stellen lassen können und tatsächlich mit unseren Originalstimmen. Also zum Beispiel, wir stellen unseren Podcast in den Franzosen, ne, vor und wir sprechen dort in Französisch und tatsächlich wir sprechen, nicht, also unsere Stimmen sind in Französisch drin. Finde ich schon richtig geil. Also schon Absolut. richtig eine Vielleicht coole kannst du aber Sache. noch mal ganz kurz erklären, was dieses Notebook LM ist, für die, die es noch nicht kennen. Wir haben es ja jetzt schon mal alle ausprobiert, aber vielleicht nicht alle Genau, Hörerinnen und also Hörer. im Endeffekt ist es nicht viel anders als ChatGPT, ne? Es ist ein Large Language Model, also ein Textgenerator, wo man tatsächlich, ja, wie schon gesagt, Textdateien, YouTube-Links, alles Mögliche einfügen kann zu einem bestimmten Thema und er fasst es zusammen. Na, er fasst es wirklich sehr verständlich zusammen. Man kann dazu auch noch zusätzliche Fragen stellen, man kann dazu zusätzliche Befehle geben und das wird alles wirklich sehr anschaulich zusammengefasst und wie gesagt, und daraus kann man quasi dann noch einen Podcast zusammenstellen, in dem sich entweder ein Mann mit einem Mann, ein Mann mit einer Frau oder eine Frau mit einer Frau unterhält. Und tatsächlich mittlerweile auch in Deutsch, ne? Das ist wahrscheinlich bei Google so zufällig passiert, ne? Da Google auch diesen Google-Übersetzer hat. Und wenn man in Textfeld eingibt, übersetzt mir bitte diesen Text oder erstellt diesen Podcast auf Deutsch, dann tut er das auch. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Genau, also das, ich habe Wie das klingt das? ausprobiert, ja. Auch das klingt gut, aber klar, natürlich hat diese Sprechstimme mit der deutschen Sprache hier und da Probleme und man merkt das schon, ne, irgendwo an bestimmten Stellen, dass es halt nicht so ganz menschlich klingt. Aber im Großen und Ganzen, was mich daran immer sehr verwundert, und ich weiß nicht, ob ihr das auch so rausgehört habt, sind so diese leichte Emotionen da, ne, wenn die sich über irgendwas wundern oder über irgendwas freuen oder denen irgendwas Spaß macht. Also das hat mich schon sehr verwundert, dass sie das so rüberbringen können. Also ich habe das auf Englisch ausprobiert. Witzigerweise habe ich dann einfach mal einen Text, den ich mal geschrieben habe, Ja. eingefügt, was natürlich sehr, sehr witzig ist, weil dann sprechen die halt wirklich in der dritten Person über den Autor. Also das ist praktisch wie, wenn zwei Leute über einen Text halt einfach sprechen und da steht dann sagt halt der Mann zur Frau, ja, also der Autor hat das und das geschrieben und was denkst du denn darüber? Und ich habe es dann eben auch mit verschiedenen Online-Texten mal, also nicht von mir, sondern irgendwelche Zeitungstexten oder sowas ausprobiert. Da ging es, glaube ich, ich weiß genau, was das Thema war. Oder du hast uns das geschickt. Da ging es, glaube ich, um den Ja. Berlin-Marathon unter Um Berlin anderem auch. Marathon, genau. Und dann Ja. hat man praktisch drei verschiedene Quellen, zum Beispiel aus dem Tagesspiegel oder aus der Berliner Zeitung oder so, die Links da reinkopiert und dann haben die daraus einen 10-minütigen Podcast generiert. Und wenn man das erste Mal hört und den Podcast so noch nicht kennt, dann ist das wirklich eine ganz, also wirklich erschreckend natürliche Art, der Unterhaltung. Eben mit eben, wie du gesagt hast, mit Emotionen, mit so Zwischeneinschüben, mit auch so ein bisschen Äs und Os und so weiter, also was man halt so kennt. Oder Phrasen, die sich immer wieder wiederholen aus der Umgangssprache oder so. Also wirklich wie ein Gespräch. Wenn man dann so zwei, dreimal direkt im Anschluss hintereinander die Folgen oder verschiedene Folgen sich generieren lässt und die anhört, dann merkt man schon, dass da so ein paar verschiedene Muster drin sind oder dass Tonalitäten sich dann auch immer wieder wiederholen. Das merkt man dann schon, aber man hört ja jetzt nicht am Stück irgendwie 3 Stunden lang diese KI-generierten Podcasts. Aber das finde ich schon ganz interessant. Ich habe mir dann versucht, mal zu überlegen, welche Anwendungsmodelle man dann so im Alltagsleben hat. Da habe ich jetzt für mich nicht so wahnsinnig viel gefunden, weil ich lese halt sowohl lese ich gern, als auch, dass ich Podcasts gern höre. Insofern kann ich mit beiden gut umgehen. Aber es ist trotzdem, also was mich eigentlich am meisten erstaunt hat, ist, dass inzwischen wirklich so KI-generierte Dialoge so natürlich sich anhören, dass man das, glaube ich, vor allem als Laie auch nicht mehr unterscheiden kann wahrscheinlich. Und auch sehr Genau, und sympathische Stimmen übrigens. Das ist nicht irgendwie, dass du denkst, das ist so eine ja, maschinelle Stimme, wo du tatsächlich. denkst, Ja. die hört sich total unmenschlich an. Also sehr sympathisch und ja, wie gesagt, wie zwei echt ganz normale Menschen. Und ich glaube, dass im Laufe der nächsten 2, 3, höchstens, was weiß ich, 5 Jahre, das alles wirklich noch viel menschlicher sein wird und dass wir tatsächlich dann die ersten Podcasts draußen haben, wo wir wirklich gar nicht sagen können, ist das KI generiert oder nicht, weil also das Ganze entwickelt sich wirklich so rasant und es gibt mittlerweile, und da gibt es in den USA, die sind da noch viel weiter und vieles ist hier noch über Google gar nicht verfügbar. Die sind da viel weiter, was das angeht, ne? Auch so, was jetzt Bilder angeht, ne? Und ja, grundsätzlich Stimmen und so. Das sind die noch ein Stückchen weiter. Und es ist beides. Es ist wirklich wow und es ist erschreckend zugleich, ne? Weil Was ich vielleicht ganz ich kurz, ja, ja, sag noch. ne, eher weil, also da wollte ich wirklich noch mal am Anfang noch kurz dazu kommen, dass wir tatsächlich da auch so sehr mich persönlich das alles sehr interessiert und ich da wirklich sehr begeistert von bin. Natürlich ist mir klar, dass das auch viele Gefahren mit sich bringt. Ne? Gerade auch das Thema ChatGPT, da kommen wir gleich nochmal zu. Auch da, ne? Also da muss man aufpassen halt, ne? Von wegen Fake News und so weiter, weil im Endeffekt ist ChatGPT nichts anderes als ein Textgenerator. Na, der jetzt Ja. irgendwie Texte, ich meine, mittlerweile hatte das neue ChatGPT hat Zugang auf dem Internet, das vorherige hatte noch keinen Zugang, es wurde nur mit Dateien, Textdateien, Büchern und so weiter gefüttert. Aber es gibt jetzt so das neue 4.0, das hat einen Zugang zum Internet. Aber auch da, ne, im Internet steht ja auch sehr viel Mist. Ne? Also von daher, klar, natürlich muss man, wenn man sich damit beschäftigt, das auch im Hinterkopf behalten. Okay, stimmt die Quelle nicht? Ja. Also das, glaube ich, ist sowieso grundsätzlich immer ein Thema, Internet, Medienkompetenz, Informationskompetenz, das, glaube ich, ist ein Thema, da kann man nochmal eine eigene Podcast-Woche dazu machen. Nochmal kurz zu dem Thema KI-generierter Podcast. Also ich finde sowas total sinnvoll und spannend und interessant, wenn es halt um so Fakten, Textzusammenfassungen und so weiter geht. Was ich, glaube ich, schwierig finde, und das ist halt das Medium Podcast, Lukas, da haben wir letzte Woche oder bei der letzten Folge mal drüber auch gesprochen schon. Was natürlich dann total fehlt, ist, dass du diese persönliche Beziehung zu den Sprecherinnen und Sprechern aufbaust. Also, wir haben ja darüber geredet, dass du halt, dass das Audio eigentlich somit das intensivste oder das, wie soll ich sagen, das persönlichste Medium ist, wenn es darum geht, Leuten zuzuhören. Die sind ja praktisch direkt bei dir im Kopf sozusagen. Und was ja interessant ist, ist, dass du beispielsweise Promis oder Sportler oder Experten oder so, die du irgendwie von den Medien kennst, dass die dann direkt ihre Erfahrungen mit dir teilen. Also zum Beispiel Hannes Namberger haben wir schon öfter gesprochen. Wenn der mir von sich erzählt, ist es natürlich schon spannender, als wenn es jetzt eine KI ist, die irgendeinen Text zusammenfasst, den der Hannes Namberger mal geschrieben hat oder sowas. Weil du dann natürlich eine andere Hörer- und Sprecherbeziehung hast. Und das ist ja das, was Podcast auch so ein bisschen einzigartig macht, ist, dass diese Sprecher-Hörer-Beziehung halt eine sehr direkte ist, eine sehr unmittelbare ist und das geht natürlich bei einem KI-generierten Audio-File verloren. Und zum anderen, und Adrian, dann gebe ich gleich wieder an dich zurück, was natürlich bei KI immer ganz, ganz wichtig ist, und das ist ja auch in der politischen Debatte, ist, dass KI-generierte Inhalte immer als solche markiert sein sollten oder erkennbar sein sollten, weil dann ist klar, das, was ich da jetzt zu mir nehme, sozusagen höre, lese, wie auch immer, das ist KI generiert. Das wird ja auch bei journalistischen Texten Gott sei Dank auch schon gemacht, dass das kennzeichnet ist. Und dann, glaube ich, weiß auch jeder, woran man ist, und dann kann man das auch besser einschätzen. Aber ich schätze mal, dass da genau das Problem liegt, weil ich kann dir sagen, wenn du in 10 Jahren Hannes Namberger hören willst, dann kannst du dir nicht ganz sicher sein, ob der das wirklich ist oder Klar, nicht. Na, ja, das weil, stimmt. genau, weil tatsächlich, da habe ich auch so ein, zwei Podcasts dazu gehört, und da sind sie sich alle Experten einig, gerade was das angeht, was Stimmen angeht, ne, was Bilder angeht. Du wirst es nicht mehr unterscheiden können. Redest du jetzt mit deinem Sohn oder mit deiner Tochter am Telefon, Ja. redest du mit KI am Telefon. Also das ist wirklich, das ist die Zukunft, ne? Das muss man in dem Zusammenhang auch ganz klar sagen. Und das ist halt so ein bisschen das Erschreckende daran, ne? Und da wird es tatsächlich so, wie du sagst, ne? Da muss man tatsächlich irgendwelche Gesetze oder was auch immer finden, um das jetzt tatsächlich, ne, jetzt irgendwie ja, unterscheiden zu können, ne? Ja, Und weil absolut. sonst läufst du von einer Falle in die andere. Ne? Es gibt ja genug so diese Telefonanrufe, so: Oma, sende mir Geld, ich habe gerade hier einen Unfall. Ne? Und am Ja. Ende des, ja, des Telefons sind da irgendwelche Verbrecher dran. Okay, wir sind hier im Sportpodcast. Ich habe mich tatsächlich, nachdem ich mich eine Zeit lang mit Notebook LM beschäftigt habe, bin ich tatsächlich so ChatGPT übergegangen, und dann musste ich mir mal von meinen beiden Söhnen anhören: Das ist ja im Endeffekt alter Hut. Was, für Ja. dich ist das super neu. Also die arbeiten damit schon tatsächlich etwas länger in der Schule. Aber ChatGPT hat mich tatsächlich noch etwas mehr begeistert, weil man kann sich wirklich mit dieser Maschine unterhalten, als würdest du dich mit einem Mensch unterhalten. Also das ist schon richtig, also das war richtig krass. Also ich habe hier Gespräche geführt über alle möglichen Themen, beruflicher Natur, über Sport, über Bücher, Politik, was auch immer. Und das ist schon echt krass, was man dafür Antworten bekommt, und wie sich diese Gespräche entwickeln. Also das ist schon richtig cool. Dann kam mir die Idee, mein momentanes Training, nämlich das Krafttraining und das etwas sprintorientierte Training, was ich überwiegend jetzt tatsächlich auch im Fitnessstudio bei mir um die Ecke auf der Arbeit betreibe, mir dafür über ChatGPT meinen Trainingsplan erstellen zu lassen. Ich habe die letzten, oh, wie lange ist das schon her? Also gute 2 Wochen, wenn sogar mehr, das ChatGPT mit sehr, sehr, sehr vielen Infos von mir gefüttert, ne, zum Sport. Und habe tatsächlich vom ChatGPT ein Trainingsplan bekommen, der für mich, und nicht nur das Trainingsplan. Also dieser Trainingsplan ist wirklich wunderbar beschrieben, ne, wunderbar periodisiert, und man kriegt wirklich, je mehr man fragt, umso mehr Antworten bekommt man natürlich. Und bis jetzt konnte ich tatsächlich, ich habe wirklich darauf geachtet, okay, steht da irgendein Unfug, den ich jetzt, ne, weil so, ich würde sagen, so bisschen Ahnung von der Materie habe ich schon, aber ich habe da tatsächlich noch bis jetzt nichts finden können, außer vielleicht so ein, zwei Stellen, wo ich sage, okay, das oder das würde ich anders machen. Aber selbst da habe ich ChatGPT damit konfrontiert, und selbst da hat der ChatGPT gesagt, ja, das kannst du so machen, aber das kannst du auch so machen, weil, ne, so. Also schon sehr spannend insgesamt. Und tatsächlich ist das für mich jetzt einfach mal ein Versuch, ein Test, einfach mir die nächsten Wochen einen Trainingsplan quasi von ChatGPT zu erstellen. Allerdings bin ich davon weggegangen, das zu groß zu machen, sondern tatsächlich versuche ich das von Tag zu Tag machen. Also ChatGPT merkt sich, ne, wenn du das in einen Chat machst, dann merkt er sich das, was du schon eingegeben hast. Ne? Er kann das auch, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, was weiß ich habe gestern das und das trainiert, ne, optimiere noch mal den morgigen Tag, oder schau mal noch mal in der Woche, was, ne, danach, was wir morgen machen können, und so weiter und so fort. Dann kriegst du schon sehr viele Beispiele und Vorschläge, aus denen du dann halt schöpfen kannst. Und das fand ich halt sehr spannend, und es macht bis jetzt wirklich sehr großen Spaß. Und dieser Trainingsplan sieht tatsächlich nicht anders aus, als ich mir den selber schreiben würde, beziehungsweise ich würde fast sagen, er sieht vielleicht noch ein Tick besser aus, weil, ja, schon hier und da tatsächlich einfallsreicher. Also hier und da waren so Tage, wo ich gesagt habe, ach cool, okay. Ja, Aber gefällt mir. was hast du da eingegeben? Also du hast ChatGPT aufgemacht und hast gesagt, so, ich bin Adrian, ich bin so und so viele Jahre alt, ich würde jetzt So gerne meine ungefähr, 400 ja. Meter Zeit verbessern und das Ganze innerhalb von 16 Wochen. Oder wie ist das gelaufen? Genau, also tatsächlich, also jetzt vielleicht nicht genau in diesem Wortlaut, aber tatsächlich habe ich ChatGPT halt nochmal gefragt, dass ich mein Training halt jetzt umstelle von rein Ausdauertraining auf Maximalkraft plus Sprints. Ne? Und nochmal paar Fakten von mir eingegeben, dass Moment, also ich mache tatsächlich nur Grundübungen im Krafttraining, also Kniebeuge, Bankdrücken, Überkopfdrücken, Kreuzheben. Und da habe ich halt das eingegeben, was ich momentan da in diesen Sachen stemmen kann. Genau, und dann habe ich nochmal ChatGPT ja auch nochmal so ein bisschen paar Infos gegeben, halt, dass ich eine lange also Lauftrainingspause hatte. Dass das Training dann noch nicht so intensiv sein soll, ne, dass ich da jetzt quasi erst einsteige und so weiter. Und ja, genau. Und dann hat sich halt, ChatGPT stellt dir tatsächlich nochmal Fragen, ne, beziehungsweise sagt zu dir, hey, wenn du das und das nochmal optimiert haben willst, oder genau, oder er stellt dir dann tatsächlich ein paar Optionen zur Auswahl, ja. Ich schaue jetzt mal so Lukas runter auf meinem Bildschirm, weil das Bild ist, das Fenster unten ist. Sieht Wenn du sehr jetzt gelangweilt deine, aus. ich glaube, ihr hört fasziniert zu. Wenn du jetzt deine OP hinter dir hast und irgendwann mal hoffentlich bald denkst, ich kann jetzt mal langsam wieder loslegen und habe eigentlich Bock, vielleicht doch im Herbst München Marathon zu laufen, würdest du sowas ausprobieren oder würdest du sagen, das ist mir echt zu gefährlich, ob ich da irgendwas falsch mache? Gehe ich dann lieber zum Adrian, der hat mich schon unter drei geführt. Also Ja, erstmal genau. frage ich mich, ob der Ludwig eher mit liebäugelt, weil er gerade München gesagt hatte. Das ist also meine erste Überlegung. Dazu sage ich nur Okay, nichts. also ja, ich nö, also ausprobieren würde ich, also ich hätte jetzt keine Angst, dass ich da jetzt irgendwas falsch mache. Aber ich glaube, ich würde trotzdem lieber vor Adrian mir machen lassen wollen, weil ich das irgendwie, Und ich mache das dann für ja, dich da über könntest du ja machen, wie du ChatGPT. es berichten Ja. willst, so also, keine Schnell Ahnung. verdientes Geld, ja. Genau. Ja, klar, ich meine, wenn jetzt ein Autor sein Buch von ChatGPT, seine Gedanken von ChatGPT in Worte fassen lässt und das ist ein richtig gutes Buch, würde ich es ja trotzdem lesen. Also das ist jetzt nicht. Ich würde auch Geld dafür bezahlen. Aber ja, nee, also das, wie der Adrian sagt, der hat halt ein bisschen mehr Ahnung und ich bin ja eh immer einer, der immer Sachen eher hinterfragt, ob das ja auch so dann passt oder ist es jetzt genauso, wie es sein soll oder bin ich jetzt da zu weit oder zu sehr hinterher oder sowas. Das wäre das, was ich mich fragen würde, weil ich dann so von Trainingslehre ja wenig, ja gut, das, was Adrian mir so aufgeschrieben hat, also ich verstehe schon viele Sachen, aber jetzt, ob es das Richtige in dieser Situation für mich ist, kann ich jetzt schlecht überprüfen. Da ist dann so eine menschliche Komponente vielleicht für mich ein bisschen besser, aber wenn die menschliche Komponente zu mir sagt, dann mach das doch so und so, dann willst du das glaube ich auch machen. Vielleicht würde ich mal da fragen, so, ist es okay, wenn ich das jetzt so mache? Und was ich meine, das ist halt, dann wäre das so mein Ansatzpunkt. Aber ja, also ich Die Frage ist dabei, was hast du zu verlieren? Weißt du, das ist auch die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich meine Güte, weil du kriegst ja einen Trainingsplan, weißt du, und dann du kannst ja immer noch entscheiden, ob du das tatsächlich so machst oder ob du tatsächlich noch vielleicht für dich selber noch was umstellst. Also nur was ChatGPT das geschrieben hat, heißt nicht, ich muss das eins zu eins durchführen. Und tatsächlich war so ein, zwei Einheiten, wo ich gedacht habe, oh, also hier im Schulterbereich, nee, heute irgendwie zu dolle Muskelkater oder so, ich lasse das mal weg, ich lasse eine Übung weg, mache stattdessen eine andere. Also man muss da jetzt nicht irgendwie da das Ganze so in Stein gemeißelt sehen, sondern so das bisschen Erfahrung, was wir haben, was wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gesammelt haben, das gibt uns auch so ein bisschen so die Freiheit zu sagen, okay, ich weiß, dass wenn ich das gegen das tausche, da passiert halt auch nicht allzu viel. Und genau, also du hast immer noch die ja, aber Wahl. seh das doch Ne? Ich glaube, mal, das ist so ein bisschen die, seh das ja. doch mal aus der Sicht Lukas, mach eines du erst mal. Jungathleten. Was war einen, der vielleicht gerade erst vielleicht 20 ist oder Ich sowas? weiß nicht, ob ich einem jungen Athleten das Ja, empfehlen das würde. meine ich halt, aber Das die ist haben was halt eher den anderes. Zum Beispiel ich jetzt, weißt du? Ich habe ChatGPT, glaube ich, dreimal genutzt und ich war ein bisschen, ja, nicht, ja, war jetzt nicht so, dass ich sage, oh wow, das verändert halt so ein bisschen mein Leben, aber ich bin da jetzt auch ehrlich gesagt nicht so hinterher, dass so ich bin ja auch keiner, der jetzt hier Siri oder Alexa oder keine Ahnung, wie die alles nutzt, das habe ich auch gar nicht. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich finde es zwar halt spannend, also ich bin wirklich gespannt, so, weil ich es spannend finde, weil ich damit nicht so die Berührungspunkte habe. Wie gesagt, ich habe das mal ausprobiert und ich war eher ein bisschen ernüchtert, als jetzt sag, oh, jetzt da gehe ich ins Rippchen daher. Aber ja, die junge Generation wächst damit auf und die, ja, ob die das dann. Ja, aber ich glaube nicht, dass eine junge Generation darauf da jetzt irgendwie draufkommt, dass sich darüber Trainingsplan schreiben zu lassen. Und dann, ich kann jetzt von meinen Jungs sprechen, von meinen Söhnen. Also die kämen jetzt nicht auf die Idee, da jetzt ChatGPT solche Fragen zu stellen. Also die nutzen das halt rein für die Schule. Die wachsen damit anders aus Ja, als klar. wir. Ne? Also ich kam tatsächlich darauf, weil ich mir gedacht habe, meine Güte, was habe ich zu verlieren? Ne? Also ich will es einfach mal gucken, weil ich meine, ich habe mich erstmal mit ChatGPT mit ganz anderen Fragen beschäftigt. Und erst dann kam die Idee, weil ich gesehen habe, oh, okay, also da entsteht wirklich eine Kommunikation und da war wirklich eine bessere Kommunikation, als ich mit manchen Menschen geführt habe. Aber das jetzt zu traurig zu sagen ist. Aber ja, und dann kam mir einfach die Idee, okay, ich guck mal, wie das so mit Trainingsplan aussieht und beziehungsweise überhaupt mit Trainingslehre. Was hat er denn da überhaupt zu sagen? Und dann daraus entwickelte sich halt so die Idee. Also ich glaube, grundsätzlich kommt es natürlich immer ein bisschen darauf an, wie bei allem natürlich, wie viel Vorwissen man schon hat. Also ich meine, wir sind jetzt alles relativ erfahrene Athleten, sage ich jetzt mal. Adrian, du bist selber Coach oder Coach gewesen, je nachdem. Also jedenfalls, du hast auf jeden Fall eine Ahnung von Trainingslehre und insofern kannst du natürlich schon besser einschätzen, was da an Output sozusagen von ChatGPT auch kommt. Du stellst vielleicht auch die richtigen Fragen. Ich meine, das ist natürlich auch immer so eine Sache bei ChatGPT. Man muss ja auch immer gucken, wie fragt man denn eigentlich? Weil wenn ich jetzt einfach reinschreibe, so, ich bin Ludwig aus München und ich möchte gerne im Herbst einen Marathon laufen, dann wird wahrscheinlich nicht so viel rauskommen, wie wenn du jetzt irgendwie sagst, ich mache gerade Maximalkrafttraining dreimal die Woche mit so und so viel Gewichten und ich habe meine Referenzzeit sind die und die und so weiter. Also diese ganzen Infos, die man dann halt hat, vielleicht am besten noch die V2 Max, wie heißt V2 Max, ne, so V2 rum. Max, ja. Weiß Aber nicht, ich arbeite genau, nicht damit, aber ja. Also solche darauf Geschichten kommt es halt. an, ne? Auf diese Daten kommt es noch Genau. an, genau. Und das dann richtig auszuwerten. Und ich meine, wenn ich früher einen Runner's World 3 Stunden Marathonplan in einem Buch hatte, dann muss ich da ja auch einschätzen, ob das das Richtige für mich ist. Natürlich, da hat man halt die Quelle, da weiß man, das ist eine verlässliche Quelle, das hat man bei ChatGPT vielleicht nicht immer, ja. Aber Lukas lacht, warum? Also ich lache, Was hast weil eigentlich müsste man dich jetzt auspeitschen, aber die Runners World als Buch zu bezeichnen, ist ja wohl echt das größte Missverständnis, was du jemals Naja, es gehört gibt ja auch Bücher mit hast. Plänen. Es Aber gibt du ja hast auch die Bücher Runners mit World gesagt und dann Trainingsplänen. hast du ein Buch gesagt. Also. Ja. Ja, okay. Also wenn es eine dicke Ausgabe ist, ist es vielleicht auch ein kleines Buch. Runners World hat auch Bücher rausgebracht, Luca. Eben, genau, so ist es Ja. nämlich. So, und wenn ich so einen Plan vor mir habe, dann weiß ich, es ist eine verlässliche Quelle. Das weiß ich natürlich bei ChatGPT nicht hundertprozentig, aber die Daten, auf die ChatGPT zurückgreift, die sind natürlich wesentlich mehr und wesentlich umfangreicher. Und insofern glaube ich, kann man damit schon was anfangen. Vor allem, was ich vielleicht ganz interessant finde, und das wäre vielleicht auch das Anwendungsgebiet, das für mich dann interessant wäre, sich Trainingseinheiten einfach mal zeigen zu lassen, was es da so gibt. Also wenn ich sage, keine Ahnung, ich brauche jetzt 3 HIIT-Einheiten die Woche, dann kriege ich die Vorschläge von ChatGPT und vielleicht auch Einheiten, die ich so noch nicht auf dem Schirm hatte und ich mir dann denke, okay, das könnte ein spannender Impuls werden, ohne dass ich mich jetzt ganz streng an den Gesamtplan sozusagen halten muss. Und da glaube ich, wäre das schon auch interessant für, ich sage jetzt mal, Anfängerinnen oder weniger erfahrene Läuferinnen und Läufer, dass man sagt, man holt sich vielleicht so ein bisschen Inspiration. Und selbst dann, ich meine, das ist ja immer so die Frage, bei jeder KI muss die Letztkontrolle ein Mensch sein. Das glaube ich ist wichtig. Dann ist natürlich auch der Arbeitsplatz des Coaches und des Trainers eben nicht hinfällig, weil natürlich dann schon immer jemand da sein muss, der nochmal so den letzten Blick drauf hat und sagt, okay, wenn du jetzt praktisch 4 High-Intensity-Tempo-Einheiten am Stück machst an 4 verschiedenen Tagen, ist die Verletzungsgefahr halt relativ groß, das solltest du vielleicht nicht machen. Oder irgendwie so. Also jedenfalls, und dafür glaube ich, das würde ich vielleicht einmal ausprobieren, in die Richtung zu gehen, einfach mal zu schauen, was gibt es denn für Möglichkeiten, was gibt es denn für VO2 Max Übungen, um die zu verbessern und so, um einfach mal neue Trainingsanreize sich dann eben auch von ChatGPT empfehlen zu lassen, zum Beispiel. Wie lange Ja, machst du genau das jetzt so. schon, Adrian? Ich mache das tatsächlich bin da jetzt in der zweiten Woche und ich habe in der ersten Woche habe ich mir halt so einen 7-Tage-Plan erstellen lassen, wobei ich, wie gesagt, da auch, ne, also du musst den füttern mit Daten ohne Ende, ne? Also ich will, keine Ahnung, dreimal in der Woche ins Studio, zweimal trainiere ich zu Hause, so und so viel will ich laufen, da will ich Pause machen, ne? Da will ich vielleicht nur irgendwie so einen Regenerationstag und so. Und je mehr Infos ChatGPT hat, umso besser, ne, kann er das alles halt zusammenfügen und dir daraus irgendwas basteln. Genau, und da habe ich halt gemerkt, wenn du das von Tag zu Tag machst, dann ist es noch besser, dann gibt er dir noch bessere Empfehlungen. Ich gucke gerade, ich habe das nämlich offen, ich gucke gerade nämlich, gut, das ist jetzt für unsere Hörer nichts, aber vielleicht für euch, einfach für euch beide. Und nur deswegen machen wir das ja, diesen Podcast. Die Hörer sind eigentlich egal, ich Genau, glaube uns, genau. ne? Ich guck mal, ob ich das irgendwie ins Büchlein kriege. Mal schauen. Ja, aber ihr könnt euch gerne weiter unterhalten und ich versuche das jetzt mal euch hier zugänglich zu machen. Was hältst du denn Also davon? ich glaube, ich weiß, wer am Ende den ChatGPT-Hinweis nicht nutzen wird. Glaube ich, weiß ich nach der Folge von uns dreien. Ja, kann sein. Oder Kann sein. Lukas? Ich hab deinen Weg schon verstanden. Aber was sagst du denn dazu? Weil irgendwie, du bist jetzt hier als Moderator, habe ich noch keine klare Meinung, wie du dazu stehst. Ich glaube, ich habe noch keine klare Meinung. Also ich bin der Meinung, dass man KI sicherlich nutzen kann, um sich unterstützen zu lassen. Also das ist, glaube ich, so grundsätzlich auch meine Haltung zu KI im Moment. KI kann sinnvoll eingesetzt Ja, werden, aber das ist ja mit aber allem, oder? immer, Also das kannst du auch. ja, deswegen meine ich ja. Ja, du kannst ja auch Schutzwaffen Aber irgendwie das, was ich einsetzen. meinte, ja gut, jetzt gehen wir natürlich wieder in ein ganz anderes Irgendwann Thema. Schöne gibt Überleitung. halt so ein bisschen alles, was man jetzt, was man ja, was es auf der Welt gibt, kann man zum Guten und zum Schlechten nutzen, ja. Also das ist ja halt. Genau, aber nee, das ist klar. Und wenn Aber du die ich meine, Pandora schon KI kann öffnest, total dann. sinnvoll sein, wenn du, um dir Inspiration zu holen, um dir Ideen zu holen. Ich weiß aber nicht, ob ich mir jetzt wirklich den kompletten Trainingsplan erstellen lassen würde, ohne das natürlich auch kritisch zu prüfen. Aber ich finde es grundsätzlich schon interessant, sich da sozusagen, ja, begleiten zu Ich bin lassen, schwer dazu auch ja, noch mit durch anfangen. KI. Also was mich ja so ein bisschen, also der Adrian hat es ja schon erwähnt, aber was ich bei dem Gespräch mir ein bisschen rauskommt, ist so ein bisschen, das macht doch einsam, oder? Also das anscheinend gefällt es Adrian so, ja, weil dir es anscheinend so Inwiefern? gut gefällt, dass du halt, dass du da mehr Zeit jetzt da drin verbringst. So, weißt du mein? Das ist einfach. Naja, also das dürft ihr jetzt nicht missverstehen. Also es ist ja nicht so, dass ich stundenlang hier davor sitze, sondern das sind eher so, was weiß ich, immer so zwei, drei Fragen, die ich ChatGPT hier stelle. Das ist wirklich eine Sache von eigentlich, keine Ahnung, eine Viertelstunde oder so, ne? Also Naja, das wenn man ist sich einen Trainingsplan erstellt, muss man ja auch Zeit investieren. Also das Zeitproblem sehe ich da eigentlich überhaupt nicht. Anfangs schon, ne? Aber wenn ChatGPT dann irgendwann halt so all deine Daten hat, wie gesagt, also du bist da in den Chat drin und alles, was im Chat Ja. steht, das kann er vergleichen, das kann er sehen. Du kannst ihm auch Befehle geben. Schau dir das Training der letzten Tage an, ne? Mach mir Vorschläge, was ich, ne? Und so weiter. Überprüfe mein Training, gib mir Verbesserungen und so weiter, ne? Das ist das, worauf es mir ankommt, ne? Wenn ich denn mit Daten füttere, ich will gucken, wie der halt darauf reagiert, weil ich habe schon meine Meinung zum Training und ich will einfach sehen, was sagt der dazu, ne? Wie das ist. Leider kriege ich das hier irgendwie nicht auf die Reihe. Ich sehe auf jeden Und Fall ja, das. Robben. Einen schönen Hintergrund hast du auf jeden Fall auf dem Ah, Desktop, okay. aber ich Ja, glaube, das bringt okay, jetzt sowieso das nichts. seht ihr jetzt doch. Seht ihr das jetzt? Nee, also Nee, wir sehen da momentan immer noch ich sehe deinen immer nur Schatten. Bildschirmhintergrund. Ja. Okay, dann geht das irgendwie Also nicht. aber entgegen meiner vorherigen Behauptung machen wir es ja doch für die Hörerinnen und Hörer und das bringt ja wahrscheinlich jetzt wirklich nichts, wenn wir da Genau. jetzt den Bildschirm anschauen. Deswegen kannst du uns das gerne nachliefern. Aber lass uns da auf jeden Fall ein Update regelmäßig von dir hören, wie es dir damit Ja, geht genau. mit ChatGPT und ob dir das was bringt und ob deine 400 Meter Zeit auch tatsächlich besser wird. Trainierst du da eigentlich auf einer Bahn? Also momentan entweder, wenn das Wetter es zulässt, tatsächlich bei mir, ich habe hier so ein paar wirklich sehr gerade und wirklich gerade Wege, die auch flach sind und da kann ich eigentlich ganz laufen. Ansonsten tatsächlich auf ein Laufband im Studio. Ja. Und das wird ja auch von ChatGPT vorgeschlagen, ob es da irgendwie, ob du Berganläufe machen musst oder ob du auf dem Laufband gehen solltest, kannst oder Runden auf der Bahn drehen. Okay. Genau. Also der macht die Vorschläge zu fast allem, ne? Genau. Und auch da, ne, kannst du mit ihm ins Gespräch gehen und sagen, hey, das würde ich so und so gerne machen oder was weiß ich. Du schreibst ihm, ich bin ja morgen im Studio, ich habe nicht die Möglichkeit irgendwie draußen zu laufen. Ich laufe auf dem Laufband, also dann passt er das auch an. Also es ist schon, also so gesehen, wie gesagt, das ist schon cool. Und im Endeffekt sehe ich das jetzt genauso wie jetzt so, sage ich mal, ein Gespräch irgendwo mit einem Coach, ne? Nur halt mit dieser Anmerkung hier, okay, es ist ja keine lebende Maschine. Es ist ja ein, im Endeffekt ist es ein Textgenerator. Es ist noch nicht mal ein Computer, sondern einfach ein Textgenerator. Also es ist nicht ein Computer, sondern es ist nicht die künstliche Intelligenz, was wir denken, dass es ist. Ne? Also im Endeffekt ist es auch gar nicht eine KI, sondern AI, ne? Algorithmische Intelligenz. Im Endeffekt sind das alles, das Ding ist einfach mit Wörtern, mit Sätzen und mit Büchern und mit Texten und so weiter gefüttert ohne Ende. Und der vergleicht und sucht sich das Passende aus. Genau. Ja, genau. ChatGPT funktioniert ja im Prinzip so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass abgewogen wird, was sozusagen am logischsten als nächstes Genau. Wort sozusagen wäre, ne? Genau. Das ist ja, und deswegen liegt es natürlich auch immer daran, und deswegen auch nochmal zu dem Buch Runner's World zurück. Je größer die Datenlage ist, die dahinter ist, desto genauer wird das Ganze natürlich. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal von ChatGPT gehört habe, war die Datenlage so, dass bis 2022, glaube ich, überhaupt nur Daten und Fakten drinnen waren. Das war noch das, was du vorher angesprochen hast, bevor das alles jetzt sozusagen live aktualisiert wird. Also da hast du nach dem aktuellen Bayern-Trainer gefragt und dann stand da Hansi Flick. Das ist in der Tat lange her, wie wir alle Schon wissen. Oder Thomas Tuchel war da noch, genau. Auch das ist schon länger her. Genau, also insofern, das ist das, was wir vorher gesagt haben. Das muss natürlich schon immer überprüft werden. Und deswegen nochmal, also Lukas, weil du gefragt hast, ob das was für mich wäre, ich denke schon, aber ich glaube, wenn man jetzt einfach mal unverblümt irgendwas vorhat und dann ChatGPT fragt, dann muss, glaube ich, auf jeden Fall nochmal irgendwie jemand drüber schauen, der dann eben auch die menschliche Erfahrung hat. Gerade wenn es um Sport und Training geht, weil sonst besteht halt schon die Gefahr, dass man es vielleicht nicht ganz so richtig Also ich finde macht. das Thema eigentlich auch sehr spannend und ich würde es auch gerne irgendwann mal fortsetzen, aber ich glaube, wir sollten hier jetzt mal einen Cut machen. Ich bin mal gespannt, wenn der Adrian ein bisschen mehr ins Lande ziehen lässt und vielleicht nochmal was ein Update gibt, dass wir da nochmal dann drüber reden können. Weil das ja, würde ich gerne nochmal ein bisschen vertiefen. Wie gesagt, das ist ein Thema, was für mich so ein bisschen weiße Wand ist. Aber ja, Darf ja, ich mit mir? Ja. ganz kurz, ich habe jetzt, bevor wir jetzt zum nächsten Thema übergehen, ich habe jetzt hier, während wir hier sprechen, habe ich bei ChatGPT eingegeben, wie würdest du dich selbst beschreiben? Da schreibt ChatGPT und jetzt kommt, ich bin wie ein zuverlässiger Freund, der immer da ist, wenn du Fragen hast oder Unterstützung brauchst. Ich bin neugierig, wissensdurstig und ich liebe es, kreative Lösungen zu finden. Außerdem passe ich mich gern an deine Bedürfnisse an, sei es, um tiefgründige Themen zu diskutieren, praktische Tipps zu geben oder dich bei Projekten und Herausforderungen zu unterstützen. Mein Ziel ist es, nützlich, klar und unterstützend zu sein, während ich immer deinen persönlichen Stil und deine Interessen im Blick behalte. Das ist Definitiv, ChatGPT. bist du gerade auf Tinder oder ist ChatGPT? Ja, genau. Das geht in Richtung Tinder, Ich würde ja. sagen, kennt ihr den Film Her? Das ist so ein bisschen, klingt so ein bisschen danach. Ja. Naja, also nach dem dezenten Hinweis, dass Lukas keine Lust mehr auf das Thema hat, gehen wir Nee, jetzt einfach zum Quatsch. nächsten Nein, über. ich meine, ich habe nur auf die Zeit geachtet und ich finde, wir sollten auch dem Ja, anderen ich Thema weiß. noch, Ja, das ist gut. Du bist der wir Timekeeper. sollten Du bist dem der anderen Thema Timekeeper. auch Wir noch ein haben bisschen tatsächlich gar nicht mehr so Zeit wahnsinnig einräumen, viel Zeit. weil das ist nämlich auch was, wo ich mal gespannt bin. Und das endet wird. Ja, das stimmt. Wir haben es vorher schon angekündigt. So viel Zeit haben wir jetzt leider nicht mehr, aber ein bisschen kann man auf jeden Fall noch drüber sprechen. Das Thema Bewegung. Bewegung im Alltag. Als wir die Vorbesprechung mal hatten, hat der Adrian gesagt, Sitzen ist das neue Rauchen. Das, glaube ich, diesen Spruch haben wir schon mal irgendwo gehört. Das kommt immer wieder mal vor. Ist vielleicht auch so. Das Thema habe ich ein bisschen mitgebracht. Also meine Idee war das, weil ich der Meinung bin, dass, ja, Bewegung eigentlich gar nicht so schwierig ist oder gar nicht so schwierig sein sollte. Und die Frage ist jetzt gar nicht so sehr, wie schaffen wir es, dass wir jeden Morgen ins Training gehen oder wann wir trainieren oder sowas, sondern ganz im Gegenteil, wie ist es denn eigentlich möglich, dass wir Bewegung ganz selbstverständlich in unseren Alltag einbauen und uns vielleicht auch mal bewusst werden, wann wir uns wie bewegen und bewegen könnten, weil eigentlich ist das gar nicht so schwer. Ich mache mal ein Beispiel. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich versuche grundsätzlich immer Treppen zu nehmen, egal wo ich bin, ob das im Kaufhaus ist, ob das im Büro ist, ob das zu Hause ist, ob das irgendwo ist, wo ich gerade bin. Ich versuche immer Treppen zu nehmen. Und das zeigt halt schon, ja, wird sich jetzt wieder denken, wow, wie innovativ. Aber das finde ich eben das Spannende dabei. Es ist eigentlich oder sollte gar nicht so schwer sein, darauf zu achten, sich doch regelmäßig zu bewegen. Wir kennen das ja von unseren Smartwatches, von unseren Sportuhren. Da gibt es die Bewegungserinnerung oder die Bewegungsermahnung, einmal die Stunde bewegen, sonst kriegst du da so ein Signal von deiner Uhr. Ja, also Wie seht ihr das Thema? Habt ihr irgendwie so Strategien oder seid ihr euch bewusst, regelmäßig euch zu bewegen, aufzustehen, Dinge zu tun, die selbstverständlich scheinen, aber wo ihr eben doch nochmal ja sozusagen euch bewusst werdet, das ist jetzt eigentlich was Gutes und Gesundes, was ich mache. Da würde ich gerne mal ganz Ist das kurz einigermaßen klar geworden, was mich ich fragen, meine? aber da würde ich Ja, auch ganz gerne mal kurz Lukas? einhaken und mal ganz kurz die Faktenlage hier klären. Und zwar würde ich gerne mal abfragen, was wie euer Arbeitsplatz so aussieht. Steht ihr oder sitzt ihr, Ludwig? Also ich, ja, das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil ich habe eigentlich einen Stehschreibtisch, den kann ich hoch und runter fahren. Und ich habe mir immer wieder vorgenommen, dass Lass ich uns den einmal zumindest hoch, mal oder? 1 bis 2 Stunden stehe, genau, einmal hochfahren und wieder runterfahren. Also in letzter Zeit muss ich sagen, bin ich da ein bisschen nachlässig geworden. Ich bin in der Off-Season, also alles gut. aber das ist tatsächlich was, das meine ich eben damit. Du, heutzutage kannst du auch mal stehen am Schreibtisch. Das ist immer wieder, wird immer häufiger, diese Stehschreibtische im Büro. Ich habe so einen, aber ich nutze ihn eigentlich viel zu selten. Also jetzt widerspreche ich mich selber ein bisschen. Aber im Prinzip würde ich sagen, Arbeitstag hauptsächlich sitzend. Außer man ist mal auf Terminen, aber regelmäßig sitzend. Punkt. Was? Ja. Adrian? Bürojob halt. Ja, sowohl als auch. Also ich hab einen sehr abwechslungsreichen Arbeitsplatz sozusagen, weil ich einerseits am Schreibtisch arbeite, genauso wie du, Ludwig, kann ich dann auch hoch und runter fahren. Und ich muss sagen, diese stehende Position habe ich noch nie genutzt. Dann laufe ich zum Auto und dann fahre ich zu den Patienten, dann ja, bewege ich mich da, dann fahre ich wieder zurück und dann setze ich mich am Schreibtisch, dann stehe ich wieder auf. Also das ist ein Auf und Ab und ich arbeite also wir sind im zweiten Obergeschoss und auch da muss ich tatsächlich jetzt schon direkt sagen, oft bin ich tatsächlich, oft nehme ich die Treppe, aber des Öfteren nehme ich auch den Aufzug, weil ich mir einfach den Spaß gönne oder den Luxus gönne, weil ich genau, und das ist genau der Punkt, ich weiß, ich sitze nicht den ganzen Tag auf der Couch, wenn ich nach Hause komme, ich mache meinen Sport, ich kann mir auch den Aufzug ab und zu mal gönnen. Das sind die Leute, die jetzt, sage ich mal, grundsätzlich auch Laufmuppel sind und was weiß ich, 200 Schritte am Tag machen. Die sollten vielleicht grundsätzlich die Treppe nehmen. Aber ich glaube, für uns drei, also wir können auch ab und zu den Aufzug nehmen. Also mein Arbeitsplatz ist nämlich genau das Umgekehrte von euch, beziehungsweise von Ludwig. Der Adrian ist ja zwischen uns, denn ich bin eigentlich eher an der Maschine und ich stehe eigentlich den ganzen Tag. Außer gut, ich fahre morgens zur Arbeit, das sind 25 Minuten, also von daher bin ich eher so derjenige, der hier, Aber du fährst auch oft mit dem Fahrrad wenn zur es Arbeit, geht, ne? fahre Und ich. das tue ich manchmal, das sind ja 50 Kilometer, aber manchmal tue ich das auch. Also Ludwig, du ja grundsätzlich auch, ne? Aber Du das fährst ja ist, auch mit dem Fahrrad zur Arbeit. ja. Aber man bewegt die Ja. Beine. Und die Herzfrequenz geht nach oben. Aber ich habe letztens, also zu dem Thema Stehtisch tatsächlich nochmal, weil da merkt man auch, die Datenlage, jetzt sind wir wieder dabei, ist oftmals gar nicht so klar. Ich habe auch letztens gehört, dass es gar nicht mal so gut ist, am Stehtisch zu stehen, weil die Haltung teilweise auch gar nicht so toll ist und die Belastung oftmals auch gar nicht so gesund ist, wenn man dann halt steht statt sitzt. Genau, also es kommt tatsächlich, und deswegen habe ich auch das Thema nochmal mitgebracht, es kommt tatsächlich auf die Bewegung an. Und da in dem Zusammenhang, ich weiß leider nicht mehr genau, wo es war, aber in dem Zusammenhang habe ich eben auch gehört, dass es anstatt zu stehen am Schreibtisch viel besser wäre, zwar zu sitzen, aber alle, weiß ich nicht, 30 Minuten halt mal irgendwie Kniebeugen zu machen, Hampelmänner zu machen, zu springen, wie auch immer. Auf Geht halt Toilette jetzt zu nicht gehen, jedem. um Oder mal aufs zu Klo zu rauchen, gehen. heimlich. Ja. Genau, zum Rauchen rausgehen an die frische Luft, genau sowas halt, was man halt so macht im Büro. Kaffee holen ist auch noch so ein Thema. Also das wäre jedenfalls besser, ist natürlich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt nicht in einem Großraumbüro, aber im Großraumbüro kommt man sich da vielleicht ein bisschen blöd vor, wenn man jede Stunde mal Hampelmänner macht. Ist vielleicht auch nicht so gern gesehen, was auch eine Frage wäre, warum In ist es Japan eigentlich geht nicht gern das. gesehen? Ja, die schlafen ja auch mittags. Ja. Geht bei uns ja auch nicht. Aber also so das ist halt so das Ding. Und was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja, dass es eigentlich super einfach wäre, sich regelmäßig im Alltag zu bewegen. Ich habe da immer so das Beispiel, wenn ich einkaufen gehe und dann irgendwas schleppen muss, dann kann man natürlich sagen, oh Gott, jetzt muss ich wieder diese schweren Einkaufstüten schleppen, wie nervig ist das eigentlich? Oder man denkt sich halt, cool, jetzt habe ich hier 2 mal 25 Kilo. Ich hoffe, das kommt hin. Jetzt habe ich praktisch hier 10 Minuten Krafttraining, weil ich hier meine Einkaufstasche schleppen muss und dann auf dem Rücken noch einen Rucksack habe. Und mir ist es damals bewusst geworden, jetzt im Sommer, als er mit unserem Kleinen in Südtirol war, Der Kleine war ja halt natürlich noch nicht in der Lage, unsere ganzen Wanderungen mitzugehen. Ich hatte eine Kraxe hinten drauf. Und es hat schon teilweise echt richtig genervt, weil wir halt stundenlang unterwegs waren und das Ding, also das Ding, damit meine ich jetzt die Kraxe, nicht den Kleinen, dann halt insgesamt echt schwer geworden ist. Und vor allem, wenn er dann eingeschlafen ist, ist er halt doppelt schwer, gefühlt zumindest. Und das hat mich schon genervt. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, wow, das ist eigentlich das beste Feeling, was du haben kannst. Mit hier 20, 25 Kilo auf dem Rücken den Berg hochgehen, wunderbar. Und offensichtlich Besser hat sie auch geht's nicht nicht. geschadet. Das Genau. waren schon mal, das waren schon mal zwei Übungen aus dem CrossFit, ne? Das eine ist die Ja. Tassenschleppen, ne? Das ist das Farmer's Carry sozusagen, heißt das Ja. im CrossFit-Jargon. Und das andere ist ja natürlich hier mit Gewichten hochzugehen. Ich meine, ne, das hat ja schon der Rocky gemacht. Ja, mit lebenden Gewichten wohlgemerkt, mit mit lebenden lebenden Gewichten. Gewichten, genau. Ja, Ja, also ja. ja, besser geht's Aber nicht, ganz sehr geil. interessant, dass Ja. der Ludwig so Einkaufstüten gerne schleppt, weil sie so die 25 Kilo haben, aber da so ein 10 Kilo Kind nicht mal die Stunde tragen kann. Ja, ich glaube, Ja, da 20 siehst du, Kilo hat er wo er jetzt schon seine gehabt, stärkere oder? Weiß ich Muskulatur nicht. hat, nämlich in den Genau. Armen als jetzt irgendwie in den Schultern- und Und im Rückenbereich. Rücken. Genau. Ja. Was auf Aber ich muss euch Intensivity tatsächlich, ich habe es aussieht. gerade Nee, nur ausgemacht, Spaß. aber ich kann es gleich fragen, wenn du willst. Ich kann ja sagen, also ich glaube, ich habe das schon hier sogar im Podcast gesagt, also ich arbeite im ambulanten psychiatrischen Bereich. Und zu meiner Arbeit gehört tatsächlich, ne, und da, deshalb musste ich so schmunzeln, Ludwig, als du das den Vorschlag in unseren Chat, WhatsApp-Chat diesmal und nicht ChatGPT geschrieben hast, mit der Bewegung, weil das gehört quasi zu einer, nicht zu der Haupt, aber zu einer meiner Aufgaben ist tatsächlich, die Menschen rauszubekommen. Ne? Also, weil viele Menschen sind halt einfach sozial isoliert, Ängste, Traumata und so weiter, brauchen wir nicht vertiefen. Aber tatsächlich, einer der Ziele ist tatsächlich, die Leute aktiv zu bewegen, die Leute vor die Tür zu bewegen. Also eigentlich ist das Thema Bewegung bei mir ständig präsent, weil einfach beruflich so wichtig. Ja, also. Aber warum ist es bei deinen, also bei deinen, ja, Menschen, die du betreust, warum ist es da wichtig? Ist es eine mentale Komponente oder geht es da auch tatsächlich um Ja, es ist ja tatsächlich körperliche auch krankheitsbedingt, ne? Fragen? Also wir arbeiten mit Angstpatienten, mit depressiven Patienten, mit Patienten, die Traumata haben, erlebt haben. Ja, eine der Symptome, die sie da halt zeigen, ist die soziale Isolation, ne? Es ist auch oft die Angst, nach draußen zu gehen, ne? Genau, und da gehört es einfach dazu, das einfach Stück für Stück zu üben, zu proben. Genau, also von daher, ja, also das Thema Bewegung ist irgendwie bei mir ständig privat wie beruflich sehr vertreten. Aber um tatsächlich auf uns zurückzukommen, also ich für meinen Teil muss tatsächlich sagen, ich gönne mir dadurch, dass ich wirklich mein Leben lang schon so viel Sport mache, gönne ich mir tatsächlich auch, ohne schlechtes Gewissen zu haben, mal einen Aufzug. Ne, oder mal eine Rolltreppe oder sowas. Da habe ich überhaupt kein. Natürlich soll das jetzt irgendwie nicht zur Gewohnheit werden, ne? Das mache ich ja auch nicht, aber ja, also da habe ich einfach kein schlechtes Gewissen, wenn ich mal jetzt die Treppe nicht nutze. Ne? Also bei uns ist es auch so, deine Kollegin sagt zu mir, du bist Sportler, warum nimmst du jetzt den Aufzug? Ich sage, ja, genau deshalb, ne? Weil ich mache ja genug Sport. Also, hallo? Ja, das Genau, ist, also ich also. meine, manisch darf es natürlich jetzt auch nicht werden. Also ich Ja. laufe jetzt nicht panisch weg, wenn ich einen Aufzug irgendwo sehe. Also so ist es jetzt nicht. Aber ich glaube, wenn du halt so, wie soll ich sagen, wenn du schon so dich selbst polst, dass du halt einfach gar keine Alternative mehr darin siehst, die Treppen zu nehmen oder einen Aufzug. Also bei mich, ich denke da gar nicht drüber nach, ganz normal. Dann, es geht jetzt auch gar nicht um uns. Also wie du gesagt hast, wenn man ohnehin schon viel Sport macht, dann glaube ich, ist es auch kein Problem. Aber ich finde halt immer, wenn es darum geht, jemanden zu programmieren, in Anführungsstrichen, um in unserer heutigen IT-Sendung mal zu bleiben vom Jargon, finde ich es schon ganz gut, wenn Bewegung an sich wieder selbstverständlicher wird. Also ich sehe das ja auch bei unseren Kindern, glaube ich, erzähle ich jetzt auch kein Geheimnis, dass auch in der Schule beispielsweise die Bewegung immer am schnellsten gekürzt wird, gefühlt. Also der Sportunterricht ist immer so das, was man sich denkt, was früher so der Kunstunterricht war. Ja, wenn man Zeit hat, macht man es halt, ansonsten Mai fällt er halt weg oder fällt aus oder keine Ahnung, kann er mal verkürzt werden. Also ich sage nur Schwimmunterricht, das sind irgendwie von 2 Stunden, 90 Minuten sind 40 Minuten Umziehen und Umkleide. Der Rest ist Schön, dass draußen ihr am überhaupt Becken noch stehen. Schwimmunterricht habt. Also Auch in das, Hessen ja. gibt es das gar nicht mehr. Ja. Seit Also das meine ich Corona, eben. es kam nie wieder. Aber wo du das tatsächlich erwähnst, und ich meine, du hast es schon erlebt, ich habe es schon erlebt, und Lukas kommt da irgendwann dazu. Wenn man Kinder hat, dann sieht man Ja. wirklich, welche negativen Folgen dieses lange Sitzen hat. Weil Ich meine, du hast ein wirklich gesundes Kind, ne, was barfuß läuft, was wirklich eine 1A Kniebeuge macht. Ja. Das können wir nicht, ne? Und Ja. dann geht es zur Schule und dann aua hier, aua da, mein Rücken tut weh, hier tut's weh, da tut's weh. Klar, natürlich kommen wir auch noch dazu, dass das Kind gerade wächst, ne? Da passiert sehr viel im Körper, aber dieses lange Sitzen in der Schule ist einfach Gift, und dass die Schulen das nicht kapieren, aber es ist echt krass. Ein Also, was Drama, die ist ein da sich, absolutes Drama. ja. Also Sportunterricht, Stellung des Sportunterrichts in den Schulen bei uns ist ein absolutes Drama. Und was ich immer so witzig finde, und das finde ich immer, ich finde es auch so schön, wenn man die kleinen Kinder mal anschaut, also wenn man sich das mal prozentual ausrechnen würde, wie viel, wenn die sich fortbewegen, gehen und wie viel auch laufen. Weil mein Kleiner zum Beispiel, der ist nur am Laufen, der läuft doch nur die ganze Zeit durch die Wohnung, der geht gar nicht. Also wenn der sich fortbewegt, der läuft halt. Das ist offensichtlich so ein Bewegungsdrang, den man halt Echt hat. cool, ja. Ja. Und so möchte ich eigentlich auch wieder sein. Ja, genau. So viel Energie haben, ja. Ja, Lukas, absolut. wie ist es bei dir? Was genau jetzt? Ja, im familiären Umfeld. Ja, ich habe einen Coach als Bruder, der macht das ganz gut alles. Nee, also Ja. um mal ganz vorne von vorne anzufangen, ich habe bei mir ja in der Arbeit sehr viel, also ich habe gerade vorhin überschlagen, jetzt, was 25, 26 Jahre, die ich den Job jetzt ausübe, und ich stehe halt immer, also weißt du, und das 8 Stunden am Tag stehe ich halt. Und Wobei das Stehen alleine, ne, der wie Ludwig schon gesagt hat, ja, ist ich, auch irgendwo Gift für also ich den bewege mich ja Körper, schon ne? Also relativ viel. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur auf einer Position stehe. Also es gibt ja schon, dass die Maschine bestücken muss mit Werkzeugen. Das ist ja schon, dass du da ein bisschen programmieren musst. Da musst du ein Material holen. Also es ist halt ein bisschen permanent. Du musst hier was klären und sowas. Also du bist ja wirklich permanent eigentlich. Eigentlich nur, wenn ich programmiere. Das ist so die Zeit von, keine Ahnung, sag ich mal, eine halbe Stunde oder Stunde, wenn es kommt mal aufs Programm an, wie kompliziert das ist, da wo ich dann wirklich mal auf einer Stelle stehe. Aber ansonsten bist du, drehst du nach links, drehst du nach rechts und sowas. Also das ist halt schon relativ viel. Und ich bin halt eher so derjenige, der sagt, da ich hier auch zu Hause relativ viel machen muss, ja, also wir haben jetzt auch einen Kamin, wo ich dann halt auch das Holz dann, wo ich mich dann so ein bisschen drum kümmere. Ich bin halt auch derjenige, wenn zum Beispiel jetzt schneit, dass ich halt da raus rumlaufe und jetzt das mache. Und das sind halt immer Sachen, wo ich weiß, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, weil ich jetzt schon 8 Stunden gestanden habe, aber das sind so Sachen, die mache ich dann einfach direkt. Weißt du, ich habe das, schiebe ich gar nicht auf die lange Bank oder sowas. Wir kamen jetzt auch nach Hause, da habe ich direkt erstmal hier den Weg ein bisschen frei gemacht, soweit es ging, weil vieles jetzt auch vereist ist. Ja, und das sind. Und da bin ich halt echt froh. Ich glaube, ich bin der Einzige, der hier, wo ich sage, ich bin halt echt froh, wenn ich einfach auf der Couch sitze. Wo ich einfach sagen kann, Ja, ach, ich habe ja. gar keinen Bock, einfach nur die Füße hochlege und Verdient. dann sage, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und manchmal kennst du diese alten Filme, wo der Mann immer nach Hause kommt, sich in den Sessel setzt und die Frau bringt ihm sogar immer das Bier. Und das würde ich mir auch mal zurückwünschen, wo ich dann einfach nur sitze und ich krieg dann einfach das Die Bier. guten alten 50er. Ja. Jetzt gehen wir in die richtige Richtung. Wenn Jetzt gehen wir in absolut in ja die richtige genau, wenn das Richtung. einmal passiert, wo ich dann an ganzen Sachen im Sessel sitze und ich kriege immer nur ein neues Bier gereicht oder sonst was, dann war das mein perfekter Tag. Nein, Quatsch. Ich möchte an Ja. dieser Stelle anmerken, dass wir natürlich jeder, der jetzt, also jeder von uns drei, also für die Hörer, damit sie sich das vorstellen können, wir stehen natürlich, ne? Wir sitzen nicht, wir stehen. Selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Stuhl überhaupt gesehen habe, ehrlich gesagt. Genau. Schon Jahre her. Ja, also hin und wieder Ja, gucke ich nee, mich auf aber. meinen Pepsi-Ball, den ich hier habe. Sehr gut. Ja, also jedenfalls, was ich auch noch ganz interessant finde, wenn man sich überlegt, wie wir früher gearbeitet haben, wie wir heute gearbeitet oder wie wir heute arbeiten, das finde ich halt auch interessant, weil wir ja gerade so, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Tech und Tech-Industry und so weiter, die ganzen coolen Firmen in Kalifornien, die dann irgendwelche Tischtennisplatten in den Büros stehen haben oder irgendwelche, weiß ich nicht, Basketballplätze, Hallenbasketballplätze. Basketballplätze, genau, wo ich mir denke, früher, also ist jetzt wirklich, hört sich jetzt wirklich wie so ein super altbackener Back to the Roots Podcast an, aber früher hat man halt tatsächlich noch wesentlich mehr körperlich gearbeitet. Und damit zusammenhängt natürlich auch die Ernährung. Und wenn ich mir überlege, dass viele Leute sich heute noch so ernähren wie früher, also weiß ich nicht, schwere Sachen, viel Fleisch, zweimal am Tag warm, fette Soßen und so weiter. Also mein, jetzt sind immer so viele Schweinshaxen, genau, gerade bei uns in Bayern natürlich. Ja. Aber da hat man halt auch viel Feldarbeit gehabt, ne? Also gerade in Bayern, wir kommen ja von der Landwirtschaft, wir waren nicht immer so modern und führend, wie wir es jetzt sind. Ja, das darf ich gegen Hessen jetzt schon mal sagen. Aber also wie gesagt, das ist, glaube ich, schon so eine Frage, wenn man sich dann überlegt, wie hat die Arbeit früher ausgeschaut? Also da hast du halt einen ganz anderen Umsatz gehabt, natürlich, also Kalorienumsatz meine ich jetzt. Und wenn du heute dir überlegst, wie Leute heute arbeiten, da bringt mir dann die Tischtennisplatte im Zweifel auch nicht so wahnsinnig viel, wenn ich sonst den ganzen Tag am Computer sitze. Und deswegen Die meine ich eben, Schoki also das war so. daneben, ne? Neben dem Computer. Was ist daneben? Die Schoki, Snickers, Ja, Mars genau, oder was das am weiß besten ich, noch Snickers. was zum Naschen. Natürlich alles nur gesund und ja, Fair Trade. Bio-Snickers. Genau, Bio-Snickers. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, und das finde ich, ist jetzt vielleicht auch wieder wie soll ich sagen, idealistische Aussage, aber ich finde halt, dass man auch so eine Bewegungskompetenz vermitteln muss. Auch das, glaube ich, muss, weiß ich nicht, aus dem Elternhaus, aus der Schule, aus den Medien, einfach zu zeigen, man muss kein Hochleistungssportler sein, man muss auch keine 2 Stunden am Tag sich Zeit nehmen, um Sport zu machen, sondern es reicht erst einmal schon mal aus, wenn man bewusst sich wird, Bewegung ist das, wofür wir eigentlich gemacht sind, was wir brauchen, was gesund ist. Es gibt nichts Gesünderes und Besseres, als sich zu bewegen. Da kannst du auch mehr essen, ja, weil du halt mehr verbrennst und so weiter. Und wenn man sich einfach dessen bewusst wird, dass man das eigentlich ganz, ganz einfach einbauen kann. Stichwort Fahrradfahren, Stichwort zu Fuß gehen, Stichwort so tun, als ob man kein Auto hat, weil dann macht man halt viel zu Fuß oder mit, sage ich mal, körperlicher Arbeit. Das finde ich halt, das sollte man eigentlich gerade den jungen Menschen nochmal ganz anders vermitteln. Und ich finde, das passiert einfach viel zu wenig. Also, das stimmt, aber was, ganz kurz, Lukas, was wir halt tun können, ne, ist tatsächlich, gerade in unserer Funktion als, wir jetzt, alle drei Väter sind, da könnt ihr vielleicht aus Erfahrung, du Lukas vielleicht noch nicht, aber Ludwig, du bestimmt auch schon, aus Erfahrung sagen, dass tatsächlich statt viel zu reden, ne, das den Kindern vorzuzeigen, ist ein viel größerer Effekt. Ne? Weil Ja. meine Jungs sind eigentlich so damit aufgewachsen, dass sie mich ständig irgendwie beim Sport gesehen haben. Egal ob zu Hause oder wenn ich vom Laufen, Radfahren gekommen bin, wir sind zusammen ins Schwimmbad gefahren. Also die haben mich von klein auf jeden Tag, fast jeden Tag beim Sport gesehen und sowas färbt natürlich ab, weil auch als ich klein war, da kann ich mich erinnern, dass unser Vater auch Ringer war, ne, auch und an die Zeit kann ich mich auch erinnern, ne, und natürlich färbt sowas auch ab, ne, auch da kriegst du irgendwie eine Verbindung zum Sport. Gerade da habe ich die Verbindung zum Kraftsport gekriegt, weil er da auch viel Kraftsport gemacht hat zu Hause. Also das, ne, also Fazit Ja. zeigen, ne, nicht allzu viel von reden, sondern einfach so machen, ne, zeigen, Ja. machen und das färbt wirklich gerade auf die Kinder ab. Ja, oder auch Zugänge schaffen, also auch zeigen, wie es Zugänge geht, was es schaffen, gibt, klar. vielleicht sowas halt, ja. Lukas, du wolltest noch was sagen und dann vielleicht auch abschließen. Ja, also ich wollte euch Ja. was anderes sagen, aber mir ist gerade wieder was eingefallen, weil du sagst, weil irgendwie sagst du ja, oder Ludwig hat gesagt, dass deiner immer so ein bisschen so viel läuft, gell? Und also wenn er geht nicht, er läuft, gell? Und nicht. Weil er läuft wie Super Mario. Er macht die Hände nach hinten und dann blitzt er mal los. Und ich muss mich ja kaputt lachen, weil er quasi den ganzen Tag macht. Also der gehen Ja, ist da ein bisschen unterbewertet, sage ich jetzt mal. Weil einfach, ja, ja, einfach es ist nicht. wirklich wie in einem Computerspiel. Du stehst dahinter ihm und hast so einen Controller in der Hand und steuerst ihn dann immer so. So kommt mir es dann oft mal vor, ja. Aber das ist ja das Coole, ne? Ja. Was für eine Energiebombe die kleinen Kinder sind, Total. ne? Was für einen richtig noch gesunden Stoffwechsel die haben, ne? Ja, Und total. dann und unsere Gesellschaft versaut es nach und nach. Ja, deswegen, da müssen wir uns dagegen wehren. Witzig fand ich, als Adrian letztes Mal hier Sportrevoluzer. war und dann ist er so aufgestanden, weißt du, vom Boden. Und dann so, mach das mal nach. Ja, genau. Ja, Schon also ich alleine kann mich immer Kniebeuge. Mach so, mal eine genau, das Kniebeuge. Ich meine meine, ich, ja. wie die Kleinen es machen, das schaffst du nicht. Ne? Also Nee. das ist unmöglich. Ne? So gerade und wie so tief, wie sie runtergehen. Ja, schon eine coole Sache. Ja. Deswegen also viel mehr von Kindern lernen und am besten so fit bleiben ein Leben lang, das wäre natürlich ideal. Wir sind ein bisschen über eine Stunde drüber, deswegen kommen wir langsam zum Schluss, weil ja, wir sind jetzt langsam alle müde und müssen uns langsam mal wieder hinsetzen, nachdem wir jetzt den ganzen Tag gestanden sind und uns bewegt Jawohl. haben. Deswegen würde ich sagen, in diesem Sinne, schöner, interessanter Talk, bunte Themenvielfalt wie immer, bestens gelaunt alle und insofern wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Abend, Adrian. Wie sieht's aus? Genau, also euch auch. Mein Abend wird jetzt nicht allzu lang. Morgen früh muss ich wieder Nein, auch nicht aufstehen. mehr. Von daher, Ja. ja. Also ich würde noch Also. abschließend sagen, ob wir jetzt wirklich wir waren oder ob das computergenerierte Stimmen sind, werdet ihr niemals erfahren. Tja. Genau. So sieht's aus. Bis zum Und nächsten in diesem Mal. Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.